Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Volkstädt, 3. Juni 1788. Ich besinne mich, dass ich dir lange nicht geschrieben habe, und ich wünsche nicht, dass du mir Unrecht tätest. Ein paar Worte also, so heillos mein Kopf beschaffen ist. Das Vergnügen des Landlebens ist mir durch einen heftigen Katarrh verbittert worden, der mich wenige Tage nach meinem Hiersein befiel und der eben jetzt epidemisch hier grassiert. Freilich mag ich mir ihn zum Teil auch durch meine nächtliche Retraite aus der Stadt zugezogen haben, wo ich mich vielleicht erkältete, aber woher ich ihn auch haben mag, er hat mich schändlich zugerichtet und mein Kopf will mir fast zerspringen. Du kannst leicht denken, dass der Zeitverlust, den ich dadurch erleide, und der Verdruss, meine schönen Erwartungen von dieser ländlichen Existenz gleich am Anfang so aufgehalten zu sehen, mir dieses Übel nicht erträglicher macht. Was macht deine Gesundheit? Was macht deine Minna und die Kleine? Und wie ist Dorchen? Schreibe mir auch was von Huber. Ist er zufrieden? Beck schrieb mir, dass er einen Brief von ihm erhalten habe. Ich habe noch die erste Zeile von ihm zu lesen. Es ist doch nicht gut. Lebe wohl und grüße alles von mir. Ist die Bäcker bei euch? Seid ihr auf dem Weinberg? Adieu. S.